Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Außenminister Wadefuhl hat vor Hektik und Schnelligkeit im Umgang mit den US-Plänen für die Ukraine gewarnt. Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, es sei Zeit zum Nachdenken darüber nötig, was eine verlässliche Grundlage für einen dauerhaften Frieden sein könne. Er habe Zweifel, dass dies ganz schnell möglich sein werde. Zuvor hatte Bundeskanzler Merz mit US-Präsident Trump über die Pläne für ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gesprochen. Der US-Plan umfasst 28 Punkte und enthält viele Forderungen, die Moskau seit langem stellt. Dazu zählen Gebietsabtretungen. Die Ukraine bekäme gemäß dem Plan außerdem kaum Sicherheitsgarantien. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich zur jüngsten Entwicklung in einer Videoansprache. Er kündigte an, die nächste Woche werde sehr schwierig werden. Die Ukraine stehe vor der Wahl, einen ihrer wichtigsten Unterstützer oder aber ihre Würde zu verlieren. Die Weltklimakonferenz in Brasilien geht in die Verlängerung. Die rund 200 Staaten konnten sich bis zum geplanten Ende des Gipfels am Abend in strittigen Fragen nicht einigen. Zuvor hatte die EU vor einer Beendigung der Konferenz in Belém ohne Vereinbarung gewarnt. Angesichts der Uneinigkeit stehe man vor einem solchen Szenario, sagte EU-Klimakommissar Hoekstra. Aber was jetzt auf dem Tisch liege, sei inakzeptabel. Bundesumweltminister Schneider hatte erklärt, der neue Beschlussentwurf der brasilianischen COP-Präsidentschaft könne so nicht bleiben. Der Entwurf enthält zwar das Bekenntnis zur 1,5-Grad-Grenze und betont die Notwendigkeit, die globalen Treibhausgasemissionen drastisch zurückzufahren. Das geforderte Ende von Kohle, Öl und Gas ist darin jedoch nicht enthalten. Beim ersten persönlichen Zusammentreffen zwischen US-Präsident Trump und dem neuen New Yorker Bürgermeister Mamdani haben sich beide versöhnlich gezeigt. Trump sagte über den Politiker der Demokraten, er sei sich mit dem 34-Jährigen in viel mehr Dingen einig, als er gedacht habe. Er werde Mamdani unterstützen, ein großartiger Bürgermeister zu werden. Mamdani sagte, er wolle in Partnerschaft mit dem Präsidenten die hohen Lebenshaltungskosten für New Yorker senken. Das sei ein Anliegen auch vieler Trump-Wähler, mit denen er gesprochen habe. Trump hatte Mamdani im Wahlkampf wiederholt als Kommunisten und Judenhasser beschimpft und gedroht, Bundeshilfen für New York zu streichen. Mamdani versprach im Wahlkampf eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies über höhere Steuern für Reiche und Unternehmen. Der Demokrat hatte die Bürgermeisterwahl Anfang des Monats mit deutlichem Vorsprung gewonnen. In Nigeria haben Bewaffnete mindestens 227 Schüler und Lehrer einer katholischen Schule entführt. Das teilte der Verband der Christen in Nigeria mit. Zuvor hatte der örtliche Fernsehsender Arise News berichtet, 52 Schüler seien verschleppt worden. Die Regierung des Bundesstaates Niger bestätigte die Entführung, teilte jedoch mit, die genaue Zahl der Betroffenen werde noch geprüft. Nigeria wird seit längerem immer wieder von Überfällen bewaffneter Gruppen heimgesucht, die Menschen entführen und Lösegeld erpressen wollen. Nach dem Erdbeben in Bangladesch hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 9 erhöht. Etwa 300 Personen sind nach Angaben der örtlichen Behörden verletzt. Das Beben hatte demnach die Stärke 5,5 und ereignete sich in der Nähe der Stadt Narshindi, etwa 30 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Dhaka. Den Berichten zufolge gestürzten Gebäude ein und Straßen wurden beschädigt. Im mehrheitlich muslimischen Bangladesch ist der Freitag der erste Tag des Wochenendes, weshalb viele Menschen zu Hause waren. Das Beben war bis in die indische Millionenstadt Kolkata zu spüren, die gut 300 Kilometer vom Epizentrum entfernt ist. In der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Hoffenheim am Abend 1:1 unentschieden getrennt. Das Wetter. In der Nacht in den Alpen nachlassender Schneefall, an den Küsten wolkig und gebietsweise Schauer, sonst gering bewölkt. Tiefstwerte plus 1 bis minus 10 Grad. Am Tage Nacht teils zäher Nebelauflösung, verbreitet heiter minus 2 bis plus 5 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufziehende Niederschläge, teils Schnee, teils Regen mit örtlicher Glatteisbildung. In der Osthälfte

Es sei Zeit zum Nachdenken darüber nötig, was eine verlässliche Grundlage für einen dauerhaften Frieden sein könne. Er habe Zweifel, dass dies ganz schnell möglich sein werde. Zuvor hatte Bundeskanzler Merz mit US-Präsident Trump über die Pläne für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gesprochen. Der US-Plan umfasst 28 Punkte und enthält viele Forderungen, die Moskau seit langem stellt. Dazu zählen Gebietsabtretungen. Die Ukraine bekäme gemäß dem Plan außerdem kaum Sicherheitsgarantien. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich zur jüngsten Entwicklung in einer Videoansprache. Er kündigte an, die nächste Woche werde sehr schwierig werden. Die Ukraine stehe vor der Wahl, einen ihrer wichtigsten Unterstützer oder aber ihre Würde zu verlieren. Nachdem der Bundesrat das Sparpaket im Gesundheitsbereich vorerst gestoppt hat, rechnet der Chef der Technikerkrankenkassen Baas mit einer Welle an Beitragserhöhungen. Baas sagte der Rheinischen Post, er erwarte viele Erhöhungen im Jahr 2026, auch weil die Kassen weiterhin Rücklagen aufbauen müssten. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2026 wird nach seiner Einschätzung die 3%-Marke überschreiten. Wenn es nicht rasch Reformen gäbe, werde schon in wenigen Jahren ein Gesamtbeitrag von 20% und mehr nur für die Krankenversicherung fällig werden. Baas sagte, das sei ein Wahnsinn. Der Bundesrat hatte gestern das bereits vom Bundestag beschlossene Sparpaket gestoppt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Die Länder wollen damit Ausgabenbremsen bei den Kliniken verhindern. US-Gesundheitsminister Kennedy hat die Gesundheitsbehörde angewiesen, eine wissenschaftlich widerlegte These zu Impfungen zu veröffentlichen. Kennedy ließ die Behörde auf ihrer Internetseite schreiben, ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus sei nicht ausgeschlossen. Tatsächlich ist das Gegenteil durch groß angelegte Studien der Wissenschaft belegt worden. Diese Forschungsergebnisse bezeichnete Kennedy in einem Interview mit der New York Times jedoch als Lüge. Die gemeinnützige Autismuswissenschaftsstiftung in den USA reagierte entsetzt auf die Aussagen des Ministers. Kennedy verbreite verzerrte Informationen und glatte Lügen, die dem Stand der Wissenschaft widersprechen. In Nigeria haben Bewaffnete mindestens 227 Schüler und Lehrer einer katholischen Schule entführt. Das teilte der Verband der Christen in Nigeria mit. Zuvor hatte der örtliche Fernsehsender Arise News berichtet, 52 Schüler seien verschleppt worden. Die Regierung des Bundesstaates Niger bestätigte die Entführung, teilte jedoch mit, die genaue Zahl der Betroffenen werde noch geprüft. Nigeria wird seit längerem immer wieder von Überfällen bewaffneter Gruppen heimgesucht, die Menschen entführen und Lösegeld erpressen wollen. Bundeskanzler Merz ist auf dem Weg zu seiner ersten Afrika-Reise im Amt. Zunächst wird er auf dem Gipfeltreffen der G20-Staaten erwartet, das heute im südafrikanischen Johannesburg beginnt. Im Anschluss daran fliegt er zum EU-Afrika-Gipfel nach Angola. Das G20-Treffen wird von einem Boykott der USA überschattet. Auch Russland und China nehmen nicht teil. US-Präsident Trump hatte mit der Begründung abgesagt, die südafrikanische Regierung verfolge weiße Bürger. Für diese Behauptung gibt es, auch nach Einschätzung der Bundesregierung, keinen Beleg. Zugleich warnte Trump die anderen Staaten davor, ohne die USA eine Schlusserklärung zu entwerfen. Genau das sollen die Unterhändler der teilnehmenden Staaten einem Medienbericht zufolge jedoch bereits getan haben. Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich bei ihrer Meldung auf 4 mit der Angelegenheit vertraute Personen. Genaue Inhalte der Schlusserklärung sind aber noch nicht bekannt. In der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Hoffenheim am Abend 1:1 unentschieden getrennt. Das Wetter. In der Nacht an den Alpen nachlassender Schneefall, an den Küsten wolkig und gebietsweise Schauer, sonst gering bewölkt, Tiefstwerte +1 bis -10 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung verbreitet heiter -2 bis +5 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufziehende Niederschläge, teils Schnee, teils Regen mit örtlicher Glatteisbildung. In der Osthälfte meist trocken, -2 bis +4 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die dritte und letzte Stunde von

Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Fortsetzung folgt. Eine lange Nacht über die vergessene Erfolgsschriftstellerin E. Marlit. Eine Sendung von Günter Wessel.